braucht ihr denn keine Heimat und kein Vaterland? Auch in euch fließt doch ihr deutsches Blut, wollt ihr nicht dazu stehen? Ihr spuckt da voll Großväter, ich kann das nicht verstehen. Wir werden nicht vergessen, steht treu zum Vaterland. Wir werden nicht vergessen, unsere Fahne in der Hand. Wir werden nicht vergessen, was immer auch geschieht. Zum Rubel und der Vorräter singen wir dieses Lied. Die deutsche Fahne tragen wir, das nicht ohne Stolz. Diesen Stolz kann man nicht brechen, so wie Knochen oder Holz. Und eines Tages schwöre ich, wird sie damals sein. Alte Werte neu gefunden, alte Werte waren rein. Wir werden nicht vergessen, steht treu vom Vaterland. Wir werden nicht vergessen, unsere Fahne in der Hand. Wir werden nicht vergessen, was immer auch geschieht. Zum Rubel und der Vorräter singen wir dieses Lied. Sing wir dieses Lied.